Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Penzberg. Die ehemalige Bergwerksstadt ist ein Sonderling in der oberbayerischen Postkartenidylle. Hier ging es nicht um Landwirtschaft oder Tourismus, sondern um Pechkohle. Also das Raufen, ne, war eine Penzberger Kultur. Und der Penzberger ist gern zum Raufen gegangen, auch auswärts. Die waren ja kräftig, die Bergleute. Ne? Und die haben sich gerne verprügelt. Das darf man heute gar nicht so sagen, ne, dass das sozusagen eine Wochenend-Freizeitkultur war. Penzberg, ein kleines Städtchen im Postkarten-Oberbayern. Gut zu erreichen über die Bahnstrecke Richtung Kochel. Innerhalb von einer Stunde ist man in der Großstadt München. Vom Bahnhof aus hat man einen Blick auf die Zugspitze. Reinhard Heidenreuter ist hier aufgewachsen. Ich kann mich nur erinnern, dass man nach dem Krieg sogar rüber nach Tölz ist. Da war ja in der amerikanischen Kaserne diese Spezialtruppe, die Rangers. Die waren ja im Nahkampf ausgebildet. Und da hat man dann, nachdem man keine ebenbürtigen Gegner in den Nachbardörfern hatte, hat man sich dann mit den Amerikanern eingelassen. Also das war dann wenigstens ein bisschen vom Leistungsstandard her ebenbürtig. Für den ehemaligen Archivdirektor am Hauptstaatsarchiv in München ist Penzberg eine aufregende Enklave in Oberbayern. Nicht nur, weil sich die Bergleute und andere Penzberger scheinbar gerne gerauft haben und er als kleiner Junge erst lernen musste, dass das seine Mitschüler im Internat in Tegernsee gar nicht so gut fanden, sondern weil es hier Bergbau gab. Das macht diesen Ort so ungewöhnlich für Oberbayern, das in seiner Breite durch die Landwirtschaft geprägt ist. Dass es in der oberbayerischen Erde Kohle gibt, war schon lange bekannt, sagt Historiker Reinhard Heidenreuter. Weil die Kohle ist ja angestanden, wie man sagt. Also die war sichtbar sogar, da musste man keine Gruben bauen. Und es gibt schon im 16., 17. Jahrhundert Nachrichten aus dem Klostergericht Benediktbeuern, dass es da so etwas wie Kohle gab, das sich oft selbst entzündet hat, dieses Kohlevorkommen. Und nutzen konnte man es nicht, weil man konnte noch keine Öfen bauen. Pechkohle, sehr schwefelhaltig. In einem offenen Kamin nicht zu gebrauchen. Sie raucht ganz fürchterlich. Lange gelagert werden kann diese Kohle auch nicht. Sie zerfällt oben an der Luft. Zum Glück kam im 19. Jahrhundert die Industrialisierung. Erst als man in München dran gegangen ist, eine Gasbeleuchtung zu machen, hat man gemerkt, es ist sehr günstig. Die Loisach, da kann man die Kohle nach München transportieren. Und an der Loisach war sowieso eine Siedlung, Max Krohn, die um 1800 besiedelt worden ist von sehr armen Leuten. Das waren so diese typischen Kolonisten, die man auch um 1800 in etwas unfruchtbare Gegenden gebracht hat. Und die haben sich dann sehr gut geeignet. Das war so das erste Menschenmaterial, in Anführungszeichen, was eben da war für den Kohlenabbau. Und da hat man die Kohle nach München gebracht. Um 1900 ging es dann richtig los mit dem Bergbau in Penzberg, damals noch bekannt unter St. Johannes Rhein, dem Ortsteil, in dem die Kirche gestanden hat. Erst 1910 wurde die Landgemeinde in Penzberg umbenannt, als tausende mehr Menschen in dem Ortsteil wohnten, der das Bergwerk beheimatete. Da gibt es interessanterweise eine Verbindung nach Österreich. Das ist die Familie Schöller, das ist eine riesige, reiche Bankenfamilie, die da in Penzberg investiert hat und die natürlich auch österreichische Arbeiter dann gleich mitgebracht hat. Die Schöller-Dynastie hatte schon zahlreiche Bergwerke in Böhmen und Mähren. Die passenden Arbeiter aus diesen Gebieten wanderten also ein ins ihnen damals noch fremde Oberbayern. Und das war ein wildes Völkergemisch. Das heißt, es wurde nach böhmischen Knödeln auf der Straße gerufen und die Italiener hatten auch was zu sagen. Also man verstand einander eigentlich nur auf dieser nichtsprachlichen Kommunikationsebene. Gisela Geiger leitete bis Ende 2017 die Museen in Penzberg. 1910 lebten im Ort 5.533 Menschen. Aus Bayern, Preußen, Hessen, Baden, Württemberg, der Schweiz, Italien und aus Österreich. darunter Galizien, Böhmen und Südtirol. Die Stadt hat vor einigen Jahren eines der ehemaligen Siedlungshäuser der Bergwerkskolonie wiederhergerichtet. 60 Stück davon wurden damals für die vielen neuen Einwohner errichtet. Alle gleich, alle im Schachbrettmuster angeordnet. 6 Wohnungen pro Haus, 2 Zimmer pro Wohnung. Wenn man hereinkommt in die Wohnküche, fällt natürlich der Blick erstmal auf diesen Ofen. Ein keramikverkleideter Ofen mit einem großen Ofenrohr in die Wand. Küchenutensilien von damals, eine Anrichte, Gerätschaften, also Seife, Soda und Sand, der Vorläufer unserer Scheuermittel. Und es gibt einen Familientisch, der neben der Bank steht. Es gibt ein Waschgeschirr. Normalerweise steht es hier neben dem Herd, denn es war natürlich doch relativ kühl und sich zu waschen, dann war das Wasser wenigstens so ein bisschen angewärmt. Aber es gab natürlich kein Bad. Plumps Klo auf dem Gang. Kein fließendes Wasser bis in die späten 1930er Jahre. Am Ende der Wohnküche geht eine Tür zum Schlafzimmer. Es ist genau wie die Wohnküche, 4x4 Meter groß. Ein Schlafraum mit einer doppelten Schlafstatt und einem Kinderbett, einem weiteren, einfacheren Bett. Und die Wiege steht dabei. Sieht gemütlich aus, die Wohnküche mit Schlafzimmer. Nur muss man sich klar machen, hier wohnten 10 bis 12 Personen in einer Wohnung. Durchschnittlich 4 bis 5 Kinder, das heißt in dem ganzen Haus mit 6 Wohnen. Das war schon eine ganze Schulklasse an Kindern, die hier wohnte. Und das war, sagen wir mal, oft ungemütlich. Und viele konnten sich nicht einmal ordentlich verständigen, weil sie Italienisch oder Tschechisch sprachen. Doch miteinander auskommen, das musste man irgendwie. Man hat schichtweise geschlafen, es hatte kaum jemand sein eigenes Bett. Es gab Strohsäcke, auf die man sich dann noch gelegt hat. Oft gab es Kostgänger im Haushalt, das heißt, wenn etwa der Vater Tagschicht hatte und dann nachts schlief, dann kam nach der Nachtschicht ein junger Mann, legte sich in das warme Bett, bekam etwas zu essen und hat Kostgeld bezahlt. Und er brauchte keine eigene Wohnung und das Haushaltsgeld war aufgebessert. Also hier war Schichtbetrieb im Schlafen. Die Oberbayerische Kohlebergbau-Aktiengesellschaft, zu der übrigens auch das Bergwerk Hausham gehörte, dominierte die damals größte bayerische Landgemeinde. Sie profitierte davon, dass es kein Stadtrecht gab, erzählt Reinhard Heidenreuter. Gemeindeausschuss und Gemeindeversammlung entschieden zwar, was im Ort passieren sollte, doch das Bergwerk als größter Steuerzahler bestimmte, wofür Geld ausgegeben wurde und wofür nicht. Die konnten bestimmen, was gebaut wird. Die konnten auch mitwirken, wer aufgenommen wird oder nicht, wer das Wahlrecht hat. Man muss sich ja vorstellen, das Bürgerrecht oder das Wahlrecht haben ja, das trifft München natürlich genauso, nur 1/10 der Bevölkerung gehabt. Und um das Bürgerrecht zu erwerben, musste man ja investieren. Und das sogenannte Heimatrecht bedeutet, man muss sich irgendwo einkaufen, damit man im Falle der Not versorgt wird. Und das hat alles Bergwerk in der Hand gehabt, nicht die Gemeinde. Also das Bergwerk war sozusagen der Herr über Leben und Tod in dieser Stadt. Was die Bergleute im Dezember 1910 nicht davon abhielt, einen großen Streik anzuzetteln. Begonnen hatte alles in Hausham. Dort verdienten die Arbeiter weniger als in Penzberg, obwohl das Bergwerk in den Jahren 1907 bis 9 eine jährliche Dividende von 14% an seine Aktionäre ausbezahlt hatte, sagt Reinhard Heidenreuter. Die Penzberger streikten aus Solidarität mit und einige bezahlten den Streik mit ihrem Arbeitsplatz. Das bedeutete zugleich auch den Verlust der Werkswohnung. An Weihnachten war der Streik zu Ende. Der andere wichtige Mitspieler in der Kaiserzeit war die katholische Kirche. Mein Großvater, der damals Lehrer war, der naturgemäß auch immer bei der Sozialdemokratie angesiedelt war, als Lehrer war das allgemein üblich, weil Lehrer waren Gemeindeangestellte, keine Beamten und standen vor allem unter geistlicher Aufsicht. Und das war das Erste, was die Regierung Eisner dann auch gemacht hat, dass sie diese geistliche Schulaufsicht beseitigt hat. kann man nur erinnern, wie mein Großvater immer sich damit gebrüstet hat, dass er dann dem Herrn Pfarrer, der ihn jahrzehntelang tyrannisiert hat, gesagt hat, so Herr Pfarrer, jetzt kann ich Ihnen sagen, was Sache ist, so ungefähr. Ne? Das war der Triumph der Lehrer. Also nicht nur die Lehrer sind natürlich emanzipiert worden, sondern die Bürger ganz allgemein. Und bei diesem ganzen Umbruch ist Penzberg dann auch Stadt geworden. Ganz Bayern hatte sich verändert. Es war kein Königreich mehr, sondern Freistaat. Und die Revolution hatte den sozialistischen Politiker Kurt Eisner ins Ministerpräsidentenamt befördert. Seine Amtszeit währte nur gut 3 Monate, dann wurde er am 21. Februar 1919 ermordet. Nur wenige Tage später, am 1. März, wurde Penzberg Stadt. Die Macht des Bergwerks war damit gebrochen, zumindest politisch. Das heißt aber nicht, dass in Penzberg das Bergwerk unbedeutend wurde. Im Gegenteil. Gerade in den Kriegszeiten war selbst die Pechkohle aus Penzberg noch rentabel. Und für die Stadt und ihre Bewohner war das Bergwerk natürlich der größte Arbeitgeber. Rund die Hälfte der Bevölkerung lebte direkt oder indirekt vom Bergwerk. Ich habe immer gesagt, es ist so der einzige arbeitende Ort in diesem Südbayern gewesen. Alle anderen haben Zimmer vermietet und hat sich Schurplatteln abgegeben. Aber die haben die Integration insofern bewältigt, als sie selber intensiv Vereine gegründet haben. Und vor allem, und das ist der Witz, Trachtenvereine. Das kleine Bergwerksmuseum ist im Keller der Penzberger Realschule untergebracht. Dort kann man sich zahlreiche Schwarz-Weiß-Fotos der Trachtenvereine über die Jahre hinweg anschauen. Und zwar sind diese Trachtenvereine, was man auch nicht weiß, keine konservativ-christlichen Einrichtungen, sondern das sind so linke Protestbewegungen gewesen. Und in Penzberg waren die natürlich bei den Bergarbeitern sehr beliebt, diese Trachtenvereine. Denn ein Trachtenverein war auf den ersten Blick politisch unauffällig. Ebenso die Radfahrervereine, die sich in Penzberg gegründet hatten. Ein wenig subversiv und gefürchtet waren sie offenbar schon, die Bergleute zu Zeiten der Revolution. Haben sie sich doch auch immer wieder mit den Arbeitern des Wasserkraftwerks in Kochel am See zusammengetan, um für ihre Rechte zu kämpfen. Bergwerk klingt nach Männerarbeit. Ist es auch in der Regel, weil körperlich sehr anstrengend. Doch das Bergwerk in Penzberg bot auch lukrative Arbeit für junge Frauen, die sogenannten Kohlstadl-Schicksen. Heute klingt das abwertend, doch damals bedeutete das nur Frauen, die im Kohlstadl arbeiten. Das waren junge Frauen, die über Tage gearbeitet haben. Meist haben die einfach die aus der Tiefe kommenden Hunte, also die Wägen, zusammengehängt, haben die weitergeschickt, waren also so eine Umschlagstation. Aber das waren Frauen, die völlig anders waren als alles, was sonst Frauen, sei es die Bäuerin oder sei es auch die Frau eines Bergarbeiters, die hatten ihren eigenen Beruf, die hatten ihr eigenes Geld in der Tasche, waren sehr selbstbewusst und ja, nicht für jeden auch gut zu ertragen. Und es gibt Lebensbeschreibungen, wo steht, naja, dann ging man halt nach dem Dienst noch tanzen oder so. Das konnte sonst keine machen. Also starke, selbstbestimmte Frauen hier. Und auch mit den kurzen Hosen, also die konnten sich was rausnehmen. Ne? Sonst gingen sie alle in langen Röcken. Arbeiter, Gewerkschafter, Revolutionäre, emanzipierte Frauen, das Großkapital. Alle waren sie im oberbayerischen Penzberg zu finden. Das Kuriose daran, die Region zog noch eine ganz andere Gruppe Menschen an, nämlich Künstler. Nach Penzberg, beziehungsweise in den Nachbarort Sindelsdorf, kam der Expressionist Heinrich Campendonck. Viele seiner Bilder hängen heute im Penzberger Museum. Es war diese Stadt, in der er auf dem Bahnhof angekommen ist, die er überhaupt nicht kannte und die sich als architektonisch totaler Sonderfall entpuppt hat. Eine Kolonie von Bergarbeiterhäusern, 60 Mal das gleiche bauklotzartige Haus nebeneinander. Das interessierte einen Künstler, der das Prinzip der Reihung und Ähnliches da angesprochen fühlte. Insofern bringen wir unsere Besucher erstmal vor dieses Bild, ganz typisch blauer Reiter mit den drei Pferdchen. Man sieht aber auch sozusagen die Arabeske, das Ornament. Die Ausbildung des Künstlers war eben Jugendstil. Und dann sieht man dieses Haus im Hintergrund. Und das ist eigentlich genau das Haus, wo unsere Besucher vorhin hereingegangen sind. Ein Bergarbeiterhäuschen, das nun auch Teil des Museums in Penzberg ist. Heinrich Campendonck kam 1911 natürlich nicht wegen des Bergwerks ins Oberland, sondern weil sich hier, vor allem um Murnau, eine illustre Gruppe anderer Maler angesiedelt hat. Die Künstler des späteren Blauen Reiters. Er ist 21 Jahre alt gewesen und kam in eine entstehende Künstlergruppe herein. Dieses große Erlebnis der gemeinsamen Malsommer 9 und 10 bei Münter Kandinsky, Werefkin und Jawlensky lag schon zurück. Die hatten einen Weg gefunden. Und wenn man sich klar macht, was für Bilder damals gerade bei Kandinsky entstanden, also er kam in eine wirklich also erhebende Phase herein. Gabriele Münter hatte zu dieser Zeit gerade die Hinterglasmalerei für sich entdeckt und Heinrich Campendonck bekam sofort einen Pinsel und ein Glas in die Hand gedrückt. Da gibt es ganz schöne Beschreibungen. Auch das Dienstmädchen im Hause Münter Kandinsky hat mitgemacht, die Fanny Dengler. Und daraus entwickelte sich gerade 1911 vom gemeinsamen geselligen Tun die Kunstproduktion. Zu Ende 11 war diese Ausstellung Der Blaue Reiter in der Galerie Tannhauser in München. Und da hingen schon einige Hinterglasbilder von Kandinsky, ein ganz großes, schönes von Marc, aber auch von Campendonck. Was hatte der Künstler mit Penzberg zu tun? Grundsätzlich nicht so viel, sagt die ehemalige Museumsleiterin. Seine Post kam im Ort an. Er ging dorthin, um Rahmen für seine Bilder oder sonstige Dinge des alltäglichen Lebens einzukaufen. Die Penzberger wussten wahrscheinlich gar nicht, was für ein Künstler da in ihrem Umland wohnte. Nach dem Krieg hat sich der Maler in das Getümmel der Revolution gestürzt. Unter anderem das haben ihm die Nationalsozialisten nie verziehen. Er kam auf die Liste der entarteten Künstler. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte er nicht nach Deutschland zurück, sondern arbeitete unter anderem als Professor in Amsterdam und wurde niederländischer Staatsbürger. Auch an der Bergarbeiterstadt ging die NS-Zeit nicht spurlos vorüber. Hochrangige Sozialdemokraten und Kommunisten kamen kurzzeitig ins KZ Dachau und wurden dann wieder zurück in ihre Heimatstadt entlassen. Interessant dabei: Die Nazis haben sich nie getraut, in Penzberg diese kommunistischen Strukturen wirklich zu zerstören. Freilich, die Partei war verboten, SPD auch und so weiter. Aber man hat die in Ruhe gelassen dann. Die wussten natürlich, sie durften nichts über Dachau sagen und so weiter. Da war allgemeines Stillschweigen angeordnet. Aber das war ja dann diese Tragik, dass dann diese noch völlig intakten kommunistischen und sozialdemokratischen Strukturen 1945 noch bestanden. Und da hat es ja dieses Ereignis gegeben, das Penzberg berühmt-berüchtigt gemacht hat. Die Penzberger Mordnacht am 28. April 1945, nur Tage vor dem offiziellen Kriegsende. Damals verkündete die Freiheitsaktion Bayern per Rundfunk, dass Bayern nun befreit und die Amerikaner da seien. Und irgendwie haben die Penzberger in ihrer naiven Art gemeint, die Sache ist erledigt. Die alte sozialdemokratische Führungsschicht, die sind dann zum Rathaus gegangen und haben dem Herrn nationalsozialistischen Bürgermeister gesagt, er ist jetzt abgesetzt. Und er ist dann ganz beleidigt davongegangen und außerhalb Penzbergs war noch eine Einheit der Reichswehr. Die Soldaten haben das Rathaus gestürmt, die Sozialdemokraten erschossen und Meldung nach München gemacht. Von dort schickten die nationalsozialistischen Machthaber eine Wehrwolf-Einheit nach Penzberg, die grausame Vergeltung übte. In der Penzberger Mordnacht starben insgesamt 16 Menschen und ein ungeborenes Kind. Und die Penzberger haben sich, also einige, an der Aufstellung der Listen beteiligt, wer jetzt liquidiert gehört. Und das ist etwas, was für die Stadt natürlich fürchterlich war, Penzberger gegen Penzberger in dieser Art zu sehen. Und hinterher musste man auch zusammen weiterleben. Also Die Kinder saßen in der Schule zusammen, am Arbeitsplatz stand man einander gegenüber. Und wie man damit umgeht, am besten, indem man erstmal den Mund hält. Im Jahr 2005 wurde die Geschichte in einer Ausstellung im Stadtmuseum aufgearbeitet. Und dann standen da viele ältere Penzbergerinnen vor allem und weinten in der Ausstellung. Warum? Ich habe es noch nie erlebt, dass man auf meine Sachen hin weint. Soll ich aufhören? Ich bin ja nicht aus Penzberg. Bin ich nicht diejenige, die was dazu sagen darf? Nein, hieß es, machen Sie weiter. Wir haben ja nie gehört, was los ist. Die Mutter hat immer nur gesagt, Kind, frag nicht. Und jetzt sind wir eigentlich so weit. Wir haben einen Gedenkraum hier, auch einen Informationsraum. Nach dem Weltkrieg war das Bergwerk nochmal sehr erfolgreich. Man brauchte die Kohle für den Wiederaufbau. Doch dann wurde es in den 1960er Jahren unrentabel. Es wurde in Ingolstadt die Ölpipeline geöffnet und damit gab es einen rapiden Preisverfall. Man hat alle möglichen Rettungsaktionen sich noch überlegt, aber das ging so blitzschnell. Und die Penzberger Kohle war auch nicht gut zu lagern, die zerfiel. Das heißt, das Geld schwand zusehends, die standen daneben. Am 30. September 1966 schloss das Bergwerk in Penzberg. Eine neue Zeit brach an. Heute ist der Pharmahersteller Roche der größte Arbeitgeber in der Stadt. Da waren Welten dazwischen und das war nicht leicht, da zueinander zu finden und das überhaupt zu akzeptieren. Wobei immer noch, also in Leserbriefzuschriften und so, Penzberg ist eine Arbeiterstadt und das brauchen wir nicht. Das ist einfach vorbei. Das ist keine Arbeiterstadt. Wir haben einen großen Dienstleistungssektor. Wir haben alles mögliche andere. Es ist schlichtweg falsch zu behaupten, wir sind eine Bergarbeiterstadt. Wir sind eine ehemalige Bergarbeiterstadt. Penzberg. Einmal Bergwerk und zurück. Ein Sonderling in der oberbayerischen Postkartenidylle. Aber auch dafür hat es Platz in Bayern. Pechkohle. Yvonne Meyer hat die Geschichte der Kumpel im oberbayerischen Penzberg erzählt. Ein Geschichtspodcast von Radio Wissen. Gesprochen hat Julia Fischer. Ton und Technik Miriam Böhm. Regie Martin Trauner. Redaktion Thomas Morawitz.